Kirchen im Westertal, umgeben von Tälern und Höhen. Du unter der Sonne, mein Ideal, Oberstein, wie bist du so schön? Ich habe schon viel die Welt durchreist, im Süden, im Norden, im Westen. Ein jeder wohl seine Heimat preist, doch in Warstein gefällt's mir am besten. Es ist zwar nicht groß und es ist auch nicht klein, doch ist's eine Lust, dort zu leben. Drum will ich dem Städtchen den Lobspruch weihen und singen beim Safte der Reben. Oh, herrliches Städtchen im Westertal, umgeben von Tälern und Höhen. Du unter der Sonne, mein Ideal, Oberstein, wie bist du so schön? Wenn alles grünt und blüht, beherbergt Warstein viel Gäste. Gar manchen dann aus der Ferne es zieht zum Warsteiner Schützenfeste. Da ziehen durch das Städtchen die Schützen so frei, die Alten sowie auch die Jungen, der Heimat sowie auch dem Brauchtum so treu. Wird mit Begeisterung gesungen. Oh, herrliches Städtchen im Westertal, umgeben von Tälern und Höhen. Du unter der Sonne, mein Ideal, Oberstein, wie bist du so schön? Das Warsteiner Bier, die niemals versiegende Quelle, aus der es sprudelt für im Dunkeln und im Hellen. Ein Mädchen im Arm und das Glas in der Hand, stoßt an die Gläser, lasst klingen, trinkt aus und füllt sie bis an den Rand. Und kräftig wollen wir singen. Oh, herrliches Städtchen im Westertal, umgeben von Tälern und Höhen. Du unter der Sonne, mein Ideal, Oberstein, wie bist du so schön? Oberstein, wie bist du so schön?